Mit dem Fragewort wann fragen Sie nach einem Zeitpunkt. Wann machst du Urlaub? Im Herbst, im Oktober. Bei Zeitangaben benutzt man oft temporale Präpositionen. Nach diesen temporalen Präpositionen folgt der Dativ. An, in, nach, vor. Mit Wochentagen, Jahreszeiten und Tageszeiten benutzt man vor allem die Präpositionen an und in. An benutzt man beim Wochentag, Datum und bei der Tageszeit. Wiederholen Sie die Beispiele. Am Dienstag und am Mittwoch. Am 1. und am 2. Oktober. Am Morgen und am Nachmittag. Aber in der Nacht. Die Präposition in steht bei der Angabe von Wochen, Monaten und Jahreszeiten. In der nächsten Woche. Im kommenden Jahr. Im Mai, im Juni. Im Sommer, im Winter. Mit in kann man auch auf die Zukunft verweisen. Wann bist du mit deinem Studium fertig? In einem Jahr, also 2018. Achtung! Im Gegensatz zu vielen Sprachen steht auf Deutsch die Jahreszahl ohne Präposition. Nach den temporalen Präpositionen um und gegen steht der Akkusativ. Um steht bei der Uhrzeit. Um 1 Uhr. Um 1:30. Um 20 Uhr. Mit gegen bezeichnet man eine ungefähre Uhrzeit oder Tageszeit. Gegen 5 Uhr, gegen Abend.